Moin Moin, hier ist Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Ah, ich muss mir mal ein bisschen bequem machen. Heute ist Feuer im Beatclub Nitten ausgebrochen. Hat mich eine Servicekraft von Benefit heute drauf angesprochen, ob ich das schon gehört hatte. Ich wusste erst gar nicht, was die von mir wollte. Ich dachte erst, sie wollte flirten. Naja, hab mal geguckt, ach, ob irgendwas in den Nachrichten war. Also auf Welt oder NTV oder so, weil es schon relativ großer Brand gewesen ist. Und ach ja, irgendwie kennt ihr das Gefühl, ihr seid traurig und es gibt eigentlich gar keinen Grund dafür, ne? Also ich habe im Moment im Moment so eine Traurigkeit in mir. Ich kann das gar nicht. Ich komme mal was näher ans Mikrofon. Ich kann das gar nicht so beschreiben. Vielleicht. Ja, ich würde gerne noch mal in den Arm genommen werden, noch mal ganz kräftig gedrückt werden und vielleicht auch ein Küsschen oder so. Aber ein Küsschen ist gar nicht so wichtig. Mal ein bisschen knuddeln und ja, feste drücken. Ich glaube, das ist so das, was mir fehlt, so wenn man lange Zeit nicht in den Arm genommen worden ist, dann. Ja, und ich habe so Schmerzen im Oberschenkel immer morgens früh, wenn ich aufwache. Ich glaube, heute ist der siebte Tag oder sechste Tag, siebte, sechste Tag, wo ich nicht rauche, egal. Ja. Reiche ist die nächsten Tage nochmal nach. Und ja, ich kann ja mal ganz kurz gucken. Wartet mal kurz, ich gucke mal eben auf meinem Diensthandy, was da steht. Moment. Moment, ich bin am Suchen. Vor 2 Tagen waren es 5 Tage, 7, eine Woche. Oh, 5 Tage. Ja, müsste jetzt der siebte Tag sein. Ich komme mal wieder ein bisschen näher. Müsste heute der siebte Tag sein. Und ja, kann sein, dass irgendwie das Nikotin aus meinem Körper rausgeht. Aber ich fühle mich gut. Also wirklich, ich schwitze nicht mehr wie Sau, wenn ich mich bewege, wenn ich mich körperlich anstrenge, wenn ich mich. Wie heißt denn das Wort, wenn ich mich. Also wenn ich mich anstrenge. Scheißegal, aber ich merke schon immer diese Unterzuckerung, die geht mir irgendwie auf den Sack. Ich muss mal gucken, wann ich meinen nächsten Termin habe, aber ich glaube erst nächsten Monat. Ja, am Wochenende beginnt Kramermarkt, da werden wieder über 3000 Leute, nicht 3000, 300.000 Leute erwartet, oder ich glaube über 1 Million. Ich war, nee, die 300.000 Leute waren hier auf dem Stadtfest. Kramermarkt sind, glaube ich, 1 Mille oder so. Ich reiche das später nochmal nach, wenn ich das rausgefunden habe. Vielleicht morgen, Wochenende. Ich weiß nicht, kann ich das so machen? Warte mal, ich guck mal, ob ich das. Ich gucke nur auf meinem Diensthandy. Wie viele Leute werden zum Kramermarkt erwartet? Millionen. 1,5 Millionen. Ja, ist ja auch scheißegal. So, ich bin jetzt raus, ich schlafe jetzt noch ein Stündchen. Ach, ich bin irgendwas sowas von dem Arsch. Ich habe noch so ein paar Sachen bei eBay, die ich gerade am Verkaufen bin. Mal gucken, wenn er noch vorbeikommt. Die sind alle so frech, die Leute. Also, da habe ich schon gar keinen Bock mehr, die hier zu empfangen. Ne? Also, diese ganzen Fruchtfliegenbestäuber, Geringverdiener, ne? Ah, die haben alle kein Niveau mehr. Wirklich nicht. Das ist eine Katastrophe. So, in diesem Sinne, Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Wünscht euch noch einen schönen Montag, einen schönen Start in die Woche und seid nicht traurig. Ich bin's auch nicht, obwohl, naja, ich weiß es nicht. Ich bin raus und man hört sich, ne? Ciao.